WDR 5. Neugier genügt. Das Dorf Alt-Teterin südlich von Anklam in der Nähe des Stettiner Haffs. Angela Krüger steht auf dem Friedhof vor einem Gedenkstein. Das ist die Platte mit den Namen der Frauen und Kinder, die sich umgebracht haben. Ein Mann war dabei, sonst alles Frauen und Kinder. Am Ende des Krieges begingen 32 Menschen des kleinen Ortes Suizid, darunter 18 Kinder, die von ihren Müttern getötet wurden. Erst vor 5 Jahren wurde der Gedenkstein angefertigt. Das bewegte alle Leute. Es wurde nicht darüber gesprochen, aber es war unterschwellig immer da. Angela Krüger hat gemeinsam mit Jürgen Meyer recherchiert, was damals Ende April, Anfang Mai 1945 in Alt-Teterin geschah. Meyer, ein Landwirt, dessen Vorfahren schon seit Jahrhunderten in dem Dorf einen Hof bewirtschaften, war damals 8 Jahre alt. Nun steht er auf einem Feldweg und weist auf ein kleines Wäldchen. In der Kuhle haben wir 2 Nächte gelegen. Waren aber mehr Familien noch, nicht die da mit waren, ne? 2 Nächte, in denen Soldaten der Roten Armee in Alt-Teterin wüteten. Da hörten wir das Geschrei im Dorf und meine Mutter sagte dann immer, was macht da bloß los sein, nicht? Dieses Geschrei. Dieses Geschrei kam von Frauen aus dem Dorf, die vergewaltigt wurden. Stunden später nahmen sich einige der Frauen in 3 Häusern das Leben und hängten sich auf. In dem Schulhaus, da hängt die Familie Triglaff. Gegenüber das Haus, da war die Familie Bayer, die hingen da, ne, und alle anderen waren im Blesewitzer Bruch. Ne. Die meisten der Männer waren noch im Krieg. Die Älteren mussten ins Nachbardorf Stretense zu einem Gutshof, um für die sowjetischen Soldaten Vieh zu schlachten. Der Lärm des Generators auf dem Gutshof war so laut, dass er bis nach Alt-Teterin zu hören war. Die meisten waren hier Frauen und Kinder. Und durch diesen Lärm des Generators in Stretense, der dann von einer Frau als Höllenmaschine betrachtet wurde, die das auch laut, hysterisch schreiend auf der Straße von sich gegeben hat, verbreitete sich schon so eine Art Hysterie. Die Schreckenspropaganda der Nationalsozialisten über die russischen Soldaten schien sich zu bewahrheiten. Schnell machte das Gerücht die Runde, die Männer seien durch einen riesigen Fleischwolf gedreht worden. Daraufhin schließen sich ein Dutzend Frauen mit ihren Kindern einem älteren Mann an, der sie auffordert, mit in den Wald zu kommen, um sich der Gewalt der sowjetischen Soldaten zu entziehen. In dem Blesewitzer Forst erhängen die Frauen sich und ihre Kinder nacheinander mit einem Strick. Als letzter der Mann, der die Gruppe in den Wald geführt hat. Noch heute, 70 Jahre danach, fällt es Jürgen Meyer schwer, davon zu erzählen, wie seine älteren Freunde damals die Toten zum Friedhof bringen mussten. Das waren denn die Jungs, die 13, 14 schon waren, die mussten denn mit hin, weil ja viele Leichen im Blesewitzer Wald waren und haben mit Handfahren ihre Spielkameraden rangeschickt. Und dann erinnere ich mich, wie meine Mutter zurückkam, wie die beerdigt waren, dass sie auf Erde lag und hat geschrien. Die Überlebenden hatten schwer zu tragen an den Gewaltexzessen im Frühjahr 1945. Anneliese, die Schwester von Jürgen Meyer, wurde vergewaltigt, als sie 12 Jahre alt war. Meine Schwester, ihr Lebzeit unter Depressionen gelitten. Denn wenn eine Familie gesungen wurde, fängt die an zu schreien. Das kann man sich nicht vorstellen. Das nächste ist das, dass mir jemand erzählte von seinen Schwestern, und die ist inzwischen über 80. Da darf nicht das Thema kommen, dann fängt die an zu zittern und alles. Sowas vergisst keiner. Auch wenn es keiner vergessen kann. Es wurde im Dorf darüber nicht gesprochen. Erst als ich mit der Chronik anfing und immer mal Leute befragt habe, da kam das eines Tages zur Sprache. Und da haben wir beide gesagt, man müsste eigentlich irgendwas machen, dass die Namen erhalten bleiben. Aus Angst und Verzweiflung nahmen sich und ihren Kindern vom 30. April bis zum 2. Mai 1945 das Leben. Frau Teichert mit Ilse, Eva, Ingrid. Doch die Namen der Toten herauszufinden, war für Jürgen Meyer und Angela Krüger schwierig. Wir haben im Dorf rumgefragt und eine Frau hat dann versucht, aus dem Kopf alles aufzuschreiben, hat sich mit ihrer Schwägerin zusammengesetzt. Das war ein bisschen längerer Prozess. Aber mittlerweile stehen alle 32 Namen auf dem Gedenkstein neben der Kirche von Alt-Teterin. Und deren Sohn Günther, Frau Bayer mit Tochter Ilse Görlich und deren Sohn Peter, Frieda Lucht mit Charlotte, Alt-Teterin 2009. Die Selbsttötungen von Alt-Teterin sind kein Einzelfall, berichtet der Historiker und Buchautor Florian Huber. Es beginnt im Januar 1945, tatsächlich mit dem Einmarsch der Roten Armee in Ostpreußen. Da fängt diese Welle an, diese Selbstmordwelle. Und man kann es wie auf einer Landkarte mit dem Vormarsch der Roten Armee nachvollziehen, dass es von Ort zu Ort immer weiter gesprungen ist. Nur, es hört dann da nicht auf. Es geht auch weiter, auch in den westlichen Landesteilen erfasst die Menschen diese Untergangsstimmung. Wie viele Menschen sich in den letzten Tagen des Krieges in Deutschland das Leben nahmen, kann man nur schätzen. Allein in Berlin waren es Ende April rund 4.000. Im ganzen Reich einige 10.000. Am besten dokumentiert sind die Suizide in dem Städtchen Demmin. Hier haben sich rund 500 Menschen Ende April, Anfang Mai das Leben genommen. Der heute 81-jährige Karl Schlösser war damals 11 Jahre alt. Das sind noch sehr lebhafte Bilder. Das war ja eine Einmaligkeit. Und wir als halbwüchsige Jungs verstanden gar nichts. Es war ein heller Nachmittag, als die Russen kamen. War ein warmer Tag. Und der Min liegt auf einer Halbinsel von drei Flüssen umgeben. Die letzten Nazis und die letzten Wehrmachtsmitglieder, die hatten dann noch die Brücken gesprengt hinter sich. Und nun war die Stadt nur noch von einer Seite zugänglich. Am 30. April hatte die Rote Armee die Stadt eingenommen, doch die sowjetischen Soldaten kamen zunächst nicht weiter. Außerdem hingen zahlreiche Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Westen in Demmin fest. Das war wahrscheinlich das absolute Chaos da. Und dann hat es auch nicht lange gedauert. Dann brannte die Stadt. Lichterloh, am hellen Tag war es schwarz und Rauch, nur Rauch, Rauch, Rauch. Und Löschen war verboten. Das sind so Dinge, an die man sich besonders dann erinnert, an Gerüche. Eine verbrannte Stadt und dazu noch der Leichengestank von den Leuten dazu, das ist eine unheimliche Mischung. Und wie eine Glocke lag das über diese Stadt. Karl Schlössers Großvater wollte unbedingt, trotz des Brandes, in seinem Fachwerkhaus bleiben. Erst im letzten Moment floh die Familie in die Flussauen. Meine Mutter wollte sich auch das Leben nehmen mit uns Kindern. Als wir loszogen, es muss schon alles etwas vorbereitet gewesen sein. Wir sind mit dem rausgegangen aus dem brennenden Haus, was wir am Leibe hatten. Aber meine Mutter hatte nicht vergessen, die Rasierklingen einzustecken. Und das hat dann mein Großvater verhindert. Der hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Sonst wären wir auch hingewiesen. Eine apokalyptische Atmosphäre. Die Menschen in Demmin gerieten auch wegen der Gewaltexzesse der sowjetischen Soldaten in Panik. Und dazu kam ja die Goebbelsche Propaganda noch. Denn der hat ja bis zuletzt getönt, also wenn die Russen über uns kommen, nicht, die machen alles nieder. Die Erwachsenen werden sowieso getötet, den Kindern werden die Zungen rausgeschnitten, das hat mein Großvater mir immer noch erzählt. Da war keine Aufsicht offenbar. Und das löst wahrscheinlich eine richtige Hysterie aus, eine richtige Panik. Wenige Tage nach dem Brand fand die Familie Schlösser eine leerstehende Wohnung am Rande der Stadt. Wir zogen in die Wohnung der Leute ein, die, wenn ich aus dem Fenster sah, im Garten, im Baum aufgeknüpft hing, die hatten sich aufgehängt. Das war meine erste Berührung mit Toten. Die Menschen, vor allem Frauen, hatten sich aufgehängt, vergiftet, ertränkt. Etliche Mütter gingen mit ihren Kindern ins Wasser, in die Peene oder die Tollense. Doch während die Kinder ertranken, überlebten einige der Mütter. Als wir dann als Halbwüchsige schon ein bisschen rumstreiften, da sind uns die Gleichen immer begegnet. Im Wasser schwammen sie, in den Kanälen, in Wiesen lagen sie. Das war eigentlich was Alltägliches, das gehörte dazu. Die Gründe für diese Selbstmordwelle in Deutschland sind sehr vielschichtig. erläutert der Hamburger Historiker Florian Huber. Vordergründig war tatsächlich die erlebte Gewalt. Der Vormarsch der Roten Armee war unglaublich gewalttätig und es gab diese Massenvergewaltigung und es gab auch Kriegshandlungen, die die Menschen nicht ertragen konnten, weswegen sie sich unmittelbar deswegen umgebracht haben. Ein zweiter Faktor ist aber auch die Angst vor dieser Gewalt, die ja schon vorher geschürt worden ist durch Gerüchte, durch Berichte, die von der Ostfront kamen, aber vor allen Dingen auch durch die jahrelange Propaganda der Nationalsozialisten, die den Leuten ja eingebläut hat, wenn der Feind kommt, dann geht es euch richtig dreckig, ihr müsst gewinnen, sonst machen die euch fertig, sonst bringen die eure Kinder um. Und diese Angst allein hat eine Panik bewirkt, dass die Leute sich umgebracht haben, wo man manchmal sich fragt, Mensch, unmittelbar gab es doch gar keinen Anlass. Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen ostpreußischen Orten hat sie den Sowjethorden von ihrer Führung gegebene volle Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung bestialische Auswirkungen gefunden. Geschändete Frauen, erschlagene Greise, ermordete Kinder. Ganz berühmt ist der Fall Nemmersdorf. Nemmersdorf, das ist ein Dorf in Ostpreußen, das, ich glaube, es war noch Ende 1944, einmal von der Roten Armee eingenommen wurde. Und dann hat die Wehrmacht sie aber wieder vertrieben und fand dort jede Menge Tote aus der Zivilbevölkerung. Mit den entmenschten Horden des Bolschewismus kam über diese Ortschaft Raub, Brand und Tod. Diese Dokumente einer bestialischen Grausamkeit mögen eine letzte Warnung an Europa sein. Der Grad der Grausamkeit ist nicht zu benennen, der dazu gehört, ein unschuldiges Kind durch Kopfschüsse zu töten. Diese Kreuze sind das Fanal zu einem erbarmungslosen und erbitterten Widerstand. In den deutschen Soldaten hat Nemmersdorf einen fanatischen Hass entzündet. Die NS-Propaganda hat sofort ein Filmteam hingeschickt, hat das gefilmt und hat das als das große Beispiel für die Grausamkeit der mongolischen Horden, wie sie die Russen immer genannt haben, instrumentalisiert und über das ganze Reich in der Wochenschau rausgeblasen, sodass das eigentlich jeder kannte auf einmal diesen Begriff Nemmersdorf und jeder hatte dieses Schreckgespenst bildhaft vor Augen, sodass das natürlich eine ganz große Rolle gespielt hat in den Köpfen der Leute. Florian Huber, dessen Buch über den Untergang der kleinen Leute soeben erschienen ist, will die Grausamkeiten der sowjetischen Soldaten nicht relativieren. Aber er weist darauf hin, welchen Extremsituationen die Soldaten der Roten Armee seit 1941 ausgesetzt waren. Seit dieser Überfall auf die Sowjetunion war, verlor die Rote Armee am Tag durchschnittlich 5000 Menschen aus der Armee. Und es war natürlich ein unglaubliches Blutbad, das die Soldaten da unter ihren Kameraden erlebt haben. Und sie wurden noch nie in Urlaub gelassen. Ja, sie waren ja permanent im Einsatz und es war ein existenzieller Einsatz. Es ging ja im Prinzip um das eigene Überleben, weil jeder wusste ja, wenn die Wehrmacht uns besiegt, dann machen die uns zu Sklaven. Wenn wir Glück haben, wenn sie uns nicht alle umbringen. Und vor diesem Eindruck muss man auch verstehen, dass als nach 4 Jahren die Rote Armee an der Grenze des Deutschen Reiches steht, dass der Hass natürlich extrem war und der Wunsch nach Vergeltung war riesengroß und der hat sich dann ja auch Bahn gebrochen. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 2 Millionen deutsche Frauen und Mädchen Ende des Krieges vergewaltigt wurden. Ein weiterer Grund ist der, dass nach 12 Jahren Nationalsozialismus, die Menschen hatten ja wirklich permanent im Ausnahmezustand gelebt, also sowohl politisch, aber eben auch mental, auch psychologisch, dieser ewige Schwall nicht nur an Propaganda, sondern eben auch an unglaublichen Erlebnissen, ja, dieser Krieg, erst dieser unglaubliche Vormarsch, dann diese Niederlagen, das hat die Leute wirklich an den Rand des Fassungsvermögens gebracht und als es dann zu Ende war, wusste niemand mehr, wie weiter. Der Nationalsozialismus hat ja immer das Spiel alles oder nichts mit den Leuten gespielt. Und die Deutschen, man muss es sagen, haben mitgespielt. Und am Ende war es das nichts. Und das konnten viele einfach nicht ertragen und haben sich umgebracht. Florian Huber nennt einen weiteren Grund. Die Schuld der Täter, der Nationalsozialisten, aber auch der Wehrmachtssoldaten. Viele Leute hatten Schuld auf sich geladen und hatten Grund, sich umzubringen. Aber alle wussten, dass etwas geschehen war im Osten. Jeder hatte ein starkes Bewusstsein, was wir den anderen angetan hatten. Und jeder ahnte, wenn die einmal zurückschlagen, dann wird es ganz schlimm für uns. Das heißt, dieses Schuldbewusstsein und diese Angst vor der Vergeltung, vor der Rache, das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der auch zu dieser Selbstmordwelle beigetragen hat. Die Suizide, vor allem in den Orten an der Ostfront der Wehrmacht, breiteten sich teilweise aus wie eine Epidemie. Der Faktor Ansteckung und Nachahmung spielt eine ganz große Rolle bei diesem Phänomen. Ich habe oft Quellen, die darüber erzählen, dass Menschen, die eigentlich ein ganz normales Leben geführt haben, die jetzt auch nicht unbedingt nationalsozialistisch belastet sind, dass die sie auf einmal auch umbringen oder umbringen wollen, weil sie sehen, dass die Nachbarn sich alle umbringen, dass die Freunde, die Verwandten auf einmal tot in den Dachstühlen hängen. Und so bekommt man selber offensichtlich auch das Gefühl, Mensch, ich muss da auch mit. Es war eine Seuche, die extrem ansteckend war. Auch Lilo Schlösser hat Suizide in ihrer Familie miterlebt. Sie war als vierjähriges Mädchen mit ihrer Familie auf der Flucht von Frankfurt an der Oder in den kleinen Ort Dagun in der Nähe von Demmin gestrandet. Eine Cousine von ihr wurde von mehreren sowjetischen Soldaten vergewaltigt und starb daran. Die Familie stand unter Schock. Lilos Mutter, ihre Oma und deren Schwester schnitten sich und den Kindern mit Rasierklingen die Pulsadern auf. 4 von 7 überlebten den Suizidversuch. Die beiden älteren Frauen, meine Großmutter und ihre Schwester, haben überlebt und 2 Kinder, also mein Cousin und ich. Ihre Mutter und ihr kleiner Bruder, der erst 9 Monate alt war, starben. Meine Großmutter hat darüber nie gesprochen. Die hat mir erst gesagt, dass meine Mutter mit meinem Bruder verreist wäre und das ließ ich natürlich nicht lange durchhalten. Und dann habe ich es gewusst, aber die Umstände habe ich gar nicht gewusst bis vor wenigen Jahren. Erst eine Cousine ihrer Großmutter, die sich auch das Leben nehmen wollte, hat ihr erzählt, was damals Anfang Mai 1945 wirklich geschah. Die hat, bevor sie vor wenigen Jahren starb, gesagt, sie möchte noch, dass ich Bescheid weiß darüber, weil sie wusste, dass ich da nichts Genaueres wusste. Die Suizide waren in der DDR jahrzehntelang tabu. In der Politik, aber auch in den Familien, sagt Karl Schlösser. Es war nie ein Thema. Meine Mutter, die ist 86 geworden, die hat nie darüber gesprochen. Niemals. Es wurde alles verdeckt gehalten. Es war ja offiziell auch nicht erwünscht. Das darf ja nicht sein. Der sowjetische Freund, der macht sowas nicht. Dafür konnte man belangt werden, wenn man solche Äußerungen tat. Und das hat keiner gemacht. Und dass es dort natürlich bis zum Ende des Kalten Krieges überhaupt nicht opportun war, über sowas zu reden, weil es hätte ja die Rote Armee dann auch ein schlechtes Licht gerückt. Das heißt, da war schon mal von daher der Deckel drauf. Verwunderlicher ist aber eigentlich, dass es nach 1990 sich überhaupt nichts geändert hat. Auch da wurde das nie zum Thema. Erläutert Florian Huber. Da ist Demmin kein Einzelfall. In vielen Orten in Vorpommern und im Osten Brandenburgs gab es das Phänomen der Massensuizide. Neustrelitz, rund 400 Suizide. Neubrandenburg mehr als 200, Friedland über 500, Burgstargard 60, Tessin 107, Penzlin 230, Anklam rund 300 Tote. Doch thematisiert wurden die Selbsttötungen nur auf lokaler Ebene. Selten drang das Thema in die breitere Öffentlichkeit. Ich kann mir das nur so erklären, dass es einfach auch nicht in unseren Aufarbeitungsdiskurs gepasst hat. Wie wir über diese Dinge des Dritten Reiches in den letzten Jahrzehnten gesprochen haben, die ja sehr stark auf entweder auf die Opfer- oder auf die Täterebene abzielen. Und diese Selbstmörder, die sie ja zu zigtausenden umgebracht haben, waren zum größten Teil eigentlich keine Täter. Und sie waren auch in dem Sinne keine Opfer. Und die passten nicht in dieses Opfer-Täter-Schema hinein. Es gab keine Lobby, die für diese Menschen gesprochen hat. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.